Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, meine Lieben, die Freitagnacht-Ausgabe vom Talkradio. Willkommen bei Domian. Heute Nacht, wie immer freitags, von Freitag auf Samstag, offene Sendung. Das heißt, ihr könnt hier anrufen zu allen Themen, über die ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Auch zum Beispiel über politische Themen wie diesem. Es geht ja seit 2 Tagen groß durch die Presse, durch die Medien. Die Franzosen planen, die Wehrpflicht abzuschaffen und dafür eine Berufsarmee aufzubauen. Ich finde, genau das sollten wir in Deutschland auch machen. Abschaffung der Wehrpflicht und Aufbau einer Berufsarmee und dafür Zivildienst für alle, auch für Frauen. Was ist eure Meinung? Ruft mich an 0130 2911 0130 2911, aber generell natürlich heute offenes Thema. Ihr könnt zu allen Themen anrufen, auch zur Bundeswehr. 0130 2911 und ich begrüße heute Nacht als erste die Britta und die ist 29. Ja, guten Morgen, Domian. Britta, ja. Dein Thema. Ja, und zwar geht es darum, ich bin vor ein paar Tagen bei einem Casting gewesen und zwar ging es da um Pornografie. Also Casting heißt Probeaufnahmen. Ja, ja. Und, du willst Pornodarstellerin werden. Ich wollte es versuchen. Ja. Und zwar deshalb, weil ich in einer ziemlich schwierigen finanziellen Lage bin. Ja. Weil ich arbeitslos bin, ne? Ja. So, nun warst du da. Und was musste man da machen? Was musstest du da machen? Ja, das war jetzt erstmal nur eine Dreiviertelstunde ungefähr, dass wir miteinander gesprochen haben, was da überhaupt alles so abläuft. Mhm. Die ganzen Räume wurden mir gezeigt und anschließend haben wir da. Musstest du die Hüllen fallen lassen? Ja, schon. Ja. Und mein Freund auch. Und wir haben dann. Ach, der war dabei auch. Erstmal, ja. Das so mit Fotos, weißt du, wir wurden auf dem Foto erstmal aufgenommen. Ja. Erstmal, ob wir das überhaupt alles so schaffen würden, ja, auf dem Foto. Also, das heißt, ihr musstet euch ausziehen und man hat Fotos von euch gemacht. Ja, wir wurden aufgenommen auf Fotos. Ja. Und wie wir dann auf Fotos wirken würden und so, ne? Und wie wirkt ihr? Naja, das war eigentlich ganz gut. Ja. Ne? Hast du dich geschämt, dich da auszuziehen vor den anderen? Nein, ich habe schon öfters mal FKK gemacht. Ja. Und bin auch schon öfters in eine Sauna gegangen. Dann bist du es gewohnt. Und, so, jetzt habt ihr die Fotos gemacht. Und was haben die Manager gesagt? Das war jetzt erstmal nur ein Mann, der dabei war. Mhm. Und ich musste dann versuchen, meinem Freund eine zu blasen, dass der auch dass er den stehen hatte, ne? Für die Fotos. Für die Fotos, ja. Und ein bisschen Schmuserei und so weiter. Und ist euch das gelungen, da in dieser offiziellen Atmosphäre? Ja, das ist ja so, am Anfang sagte man mir, das wäre normal, dass das nicht immer unbedingt sofort klappt, ja, ne? Aber das ist ja nicht so schlimm. Hat's denn dann geklappt? Das wäre umgekehrt eher der Fall, dass es das wäre unnormal, wenn das also dann nicht, wenn das sofort klappen würde, ne? Hat's denn bei euch dann geklappt? Wir haben ja mehr schlecht wir als haben ja nachher nicht, wir sind ja nicht zum Geschlechtsverkehr oder so gekommen, ja, weil ich hatte ja so oder so meine Regel, ja, und deswegen wurde das ja nachher dann auch irgendwann abgeblasen. Ja. Das war erstmal nur so ein bisschen Schmuserei geblieben, ne? Ja. So, hat man euch denn nun irgendwas gesagt, ob ihr einsteigen könnt? Ja, wir werden wahrscheinlich irgendwie nochmal so ein richtiges Casting machen, wo dann alles drin vorkommt. Da werden wahrscheinlich auch noch mehrere Leute dann eingeladen. Also im Klartext, es ist noch alles offen. Es ist noch alles offen. Ist dir denn... Aber, dadurch, er meinte, ich würde mich nicht so sehr, ich würde mich nicht anstellen und ich könnte das eigentlich vielleicht, weil ich also nicht so Hemmungen habe, ne? Mhm. Und, du bist auf jeden Fall willens, das zu machen. Also wenn du von denen grünes Licht bekommst, wirst du da einsteigen. Ja, also die ersten, nach dem ersten Tag hatte ich nachher zu Hause doch schon Bedenken, mhm, weil ich habe immer Angst gehabt, wenn das nachher irgendwie Bekannte hören, Freunde hören oder irgendwie vielleicht auch. Also hundertprozentig werden es irgendwelche. Abends hatte ich nachher zu Hause, hatte ich dann irgendwie nachgedacht, wahrscheinlich zu viel und habe dann gegrübelt. Ne? Also Britta, natürlich werden es Leute mitkriegen. Wenn du einen Film machst, wird es irgendwann bekannt werden. Das kann sein, ja. Das macht dir aber nichts aus. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich sowieso, irgendwann mit der Zeit muss das ja rauskommen. Das kommt sowieso raus. Und dir ist es auch nicht unangenehm, halt, das ist ja nun eine Sache, wo man erstmal so schmunzelt, aber im Prinzip ist es ja schon ein sehr harter Job. Es ist dir nicht unangenehm, halt Geschlechtsverkehr immer und immer wieder professionell vor der Kamera mit anderen Männern zu haben. Puh, also ich würde sowieso erstmal sagen, sowieso alles nur mit Schutz, weil ich Angst habe, selber irgendwie auch AIDS zu kriegen oder irgendwas, wenn irgendwas mal sein könnte, ne? Nun sind die meisten Heteropornos, aber ohne Kondome. Hat man darüber geredet mit dir? Ich habe gehört, die machen das auch, also die machen das auf jeden Fall auch mit. Ja, ist das eine Bedingung von dir? Von mir ist das eine Bedingung gewesen, ja. Hast du das denn thematisiert da, schon in der Firma? Ja, habe ich. Und die haben gesagt, das ist okay? Das ist okay, ja. Und dein Freund will da auch voll einsteigen? Ja, sicher. Und da gibt es gegenseitig keine Eifersüchteleien? Nein, bei uns überhaupt nicht. Ja. Nee, das ist auch eigentlich ganz gut deswegen so. Ja. Wie sieht das finanziell aus? Hat man euch da schon ein Angebot gemacht oder weißt du es? Wie viel? Ja, das ist für Anfänger, sagt man uns, so 200 Mark das erste Mal so, ne? Für die ersten Male, also das könnte sich also mit der Zeit steigern. Was heißt 200 Mark? Für einen Tag, eine Nummer? Also ja, oder so für einen Drehtag, ne? Ein Drehtag 200 Mark. Mhm. Naja. So, jetzt hast du nochmal ein großes Casting demnächst. Ja, und danach könnte, weil der Mann, der eigentlich dafür zuständig ist, der ist jetzt im Urlaub. Ja. Und wenn der zurückkommt, dann wird er wohl mit demjenigen darüber reden. Ja. Und, so, wenn sich das in die Richtung entscheidet, dass du das machen wirst, dann wahrscheinlich auch schon nächste Woche. Dann möchte ich nochmal mit dir reden, wenn du deine ersten wirklichen Erfahrungen gemacht hast. Rufst du nochmal an? Wenn ich durchkomme? Versuch mal, Britta. Ja. Danke für deinen Anruf. Bitte. Bye, tschüss. Die Astrid ist am Telefon, 32 Jahre. Ja, hallo. Astrid, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Dein Thema. Ja, ich wollte mit dir diskutieren über die Abschaffung der Wehrpflicht. Ja. Und zwar hast du ja gesagt, dass du also dafür wärst, die Wehrpflicht abzuschaffen. Ja. Ich wollte da noch so einen ganz kleinen Kontrapunkt setzen. Und zwar denke ich mir, mir macht der Gedanke etwas Angst, die Wehrpflicht abzuschaffen. Warum? Und zwar nicht aus diesem Grunde, dass ich denke, dass unser Vaterland denn so verteidigt werden müsste, sondern ich stelle mir vor, was das wohl wäre, wenn wir also ein Heer der Söldner hätten. Also im Prinzip alles Leute, die voll hinter diesem Gedanken stehen, Soldat zu sein. Ja. Wie manipulierbar die auch wären und wie gefährlich die auch wären. Also mir sind die Wehrdienstleistenden ganz sympathisch, die da eigentlich hingehen und im Prinzip nicht wollen. Und ich denke, in diesem Nicht-Wollen. Nur ist das ja auch nicht für einen Ernstfall effektiv, ne? Ja, für einen Ernstfall effektiv. Ich weiß es nicht. Ich nehme dieses Argument sehr ernst, was ja auch immer wieder gebracht wird, dass die Leute Angst haben, dass ein Staat im Staate entsteht. Ganz genau, ja. Und gerade mit der deutschen Tradition muss man dieses natürlich im Auge haben. Ich bin mittlerweile aber so weit, dass ich ein solches Vertrauen in unsere Demokratie habe, so wie die Amerikaner das in ihrer Demokratie auch haben, dass wir eine Berufsarmee durchaus in unser demokratisches System eingliedern können, ohne dass damit eine Gefahr verbunden ist, dass irgendwann irgendwie da jemand vielleicht mal auf dumme Gedanken kommt. Mhm. Auch wenn man in der Vergangenheit solche Fälle hatte, denke ich, dass wir so stabil im Moment sind, dass das nicht gegeben ist, diese Gefahr. Ich weiß es nicht. Ich sehe ganz häufig auch Leute. Ich habe meinen Freund, der war 8 Jahre Soldat. Mhm. Und ich habe also die unterschiedlichsten Leute kennengelernt. Und ich habe darunter also auch einen seiner Brüder beispielsweise, der also voll hinter der Bundeswehr steht. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, davon mehr und auch mit welchem Gedanken und mit welchem Feindbild, die sich teilweise dann auch hochpushen. Astrid, bist du überhaupt gegen eine Armee? Absolut, ja. Ah ja, dann ist das natürlich noch ein anderes Thema. Mhm. Ich finde schon, dass wir eine Armee brauchen. Mhm. Und auf der Grundlage wäre mir eine Berufsarmee lieber. Das ist natürlich noch eine andere Argumentation, wenn du sagst, ich bin für eine gänzliche Abschaffung der Armee. Mhm. Also das ist für mich eigentlich so das zentrale Thema, wo ich sagen könnte, das würde für mich ein Stück weit Sicherheit ein Sicherheitsgefühl geben, weil mir also jegliche Art von Militarisierung Angst macht. Also du fühlst dich sicherer, wenn wir keine Armee hätten, ja, vor Angreifern als mit einer Armee? Also, meine Güte, das ist eine ganz schwerwiegende Frage, die ich denke, die kann man nicht so in 5 Minuten abhandeln oder ja, so pauschal irgendwie beantworten. Also, weißt du nicht, dass ein so reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland nicht auch eine Verteidigung braucht? Also in der momentanen Situation, wie es in der Welt so aussieht, würde ich schon sagen, dass es momentan wahrscheinlich noch angebracht ist. Aber ich hoffe ja immer noch, also es ist so meine ganz große Hoffnung, ich hoffe das auch, dass irgendwo der Geist mal endlich siegt und diese ganzen territorialen Befindlichkeiten und diese ganzen, was weiß ich. Also aber es wird ja immer schlimmer auf der Welt. Es wird immer schlimmer, ja. Nur ich weiß es nicht, also ich vertraue den Deutschen nicht ganz so sehr, wie du das tust. Also ich habe da ganz, ganz große Bedenken. Und also das beziehst du jetzt sehr auf Deutschland, das Argument? Ich kann es nur auf Deutschland beziehen. Ja. Also ich denke, bei den Franzosen, wenn ich mir Chirac angucke und so weiter, und wenn ich mir also die Erfahrungen, die mit diesen Söldnern haben, die ja überall auf der Welt einsetzen und mit welcher Kaltblütigkeit die vorgehen. Ja, nun müssen wir auseinanderhalten, die fremden Legionen. Legionen natürlich, das müssen wir auseinanderhalten und die normalen. Aber kannst du das immer so trennen? Das ist einfach der Punkt. Und ich denke auch so an diese Gruppendynamik in so einer Armee dann ganz einfach. Wenn die richtigen Leute am richtigen Hebel sitzen. Ja. Also, wir sind der anderer Auffassung. Ich denke, dass dass wir eine Armee brauchen, obwohl ich selbst Zivildienstleistender war, ich denke, dass leider die Gegebenheiten so sind, dass wir es brauchen, wäre eine Berufsarmee billiger, sie wäre effektiver und sie wäre motivierter. Da wären Leute, die wirklich das wollen und nicht wider Willen irgendwie da reingedrückt werden, wie so viele Soldaten. Und ich denke, dass wir sowieso bald in die Diskussion kommen, weil es immer mehr Kriegsdienstverweigerer gibt. Irgendwann haben die keine Rekruten mehr. Und da muss auch neu argumentiert und diskutiert werden. Aber ich habe dich verstanden. Du bist da schon ganz anderer und kritischerer Auffassung. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, alles Tschüss. Klar. Mach's gut. Ciao. Der André, 23 Jahre. Hallo. Mein Lieber. André aus Bonn. Aus Bonn. Ja, ich plädiere für eine Berufsarmee und zwar aus dem einfachen Grund, weil eigentlich nur eine Berufsarmee mit komplizierter moderner Waffentechnik so umgehen kann, dass sie dabei bei geringer Personalkraft optimal schlagkräftig ist. Das hat sich beispielsweise gezeigt im Golfkrieg, wo man halt die Amerikaner hatte im Vergleich zu den Franzosen, die ja zu dem Zeitpunkt halt noch eine wehrpflichtige Armee haben. Ja. Und da merkte man ganz klar die Unterschiede. Ein anderes wichtiges Argument, was für eine Berufsarmee spricht, ist eben, was sich jetzt in letzterer Zeit immer mehr zum Problem hier zum Problem geworden ist, das sind die UNO-Einsätze out of area. Ja. Allerdings, ja. Da ist es ja so, dass man als Wehrpflichtiger möglicherweise irgendwo hingeschickt wird, wo sehr scharf geschossen wird. Und inwiefern das dann noch mit der Verteidigung des eigenen Landes zu tun hat, wofür also, ja eigentlich die Wehrpflicht gedacht war. Soweit ich weiß, wird man als Wehrpflichtiger nicht verpflichtet, jetzt beispielsweise nach Ex-Jugoslawien zu gehen. Das ist dann schon eine freiwillige Geschichte. Aber das ist ein sehr gutes Argument. Der Rühe hat nämlich vor einiger Zeit in einem Interview gesagt, dass die Bundeswehr ausgezeichnet gerüstet ist für den unwahrscheinlichen Fall der klassischen Landesverteidigung, dass sie aber nicht gut gerüstet ist für den wahrscheinlichen Fall von vielen Auslandseinsätzen demnächst. Und da ist natürlich ein Berufsheer, wie du auch gerade schon sagtest, viel beweglicher. Ja, das ist ganz richtig. Und ich habe einen Freund, der ist Berufssoldat, steht jetzt auch vor der Situation, eventuell nach Jugoslawien zu müssen, als Arzt oder so. Und der sagte auch, dass da bei der Bundeswehr es ziemliche Probleme gibt, obwohl der Einsatz in Jugoslawien ja sehr begrenzt ist, da die passenden Leute zusammenzubekommen. Ja. Der ist also Zahnarzt und der sagte, da werden jetzt aus ganz Deutschland schon Offiziere und so weiter zusammengekratzt, aber das bringt im Prinzip schon Sand ins Getriebe dann hier in Deutschland, wo dann die Leute fehlen. Ja. Also da muss halt auch die Tendenz gehen, sagen wir mal, den Anteil der Berufssoldaten in der Armee zu vergrößern. André, du sagte dir Astrid gerade etwas, was sicher sehr viele Leute denken oder zumindest empfinden, dass sie irgendwie so eine diffuse Angst haben vor so einem eigenständigen Organisationsblock Armee, Heer. Stichwort Staat im Staat. Wie siehst du das? Ja, ich sehe diese Gefahr eigentlich nicht so. sicher. Wir haben natürlich eine delikate, schlimme Vergangenheit, gerade hier in Deutschland. Mhm. Aber man muss sehen, dass sich da in den letzten 50 Jahren sehr viel getan hat. Zum einen mal ist dieses traditionelle sagen wir, Offizierstum, was über Jahrhunderte ja quasi sich etabliert hatte, verschwunden. Mhm. Also es gibt nicht mehr den Offiziersadel, der sozusagen allein aus der Tradition nichts anderes kannte als das Heer. Dann auch im Vergleich zu anderen Staaten gibt es bei uns halt keinen Haider, keinen Le Pen. Ja. Es gibt bei uns sicherlich auch Rechtsradikale, aber sagen wir mal, die nicht in dieser Breite. Also war das für dich kein Angstmoment oder keine Sache, die man bedenken sollte? Ja, bedenken sicherlich, aber mir macht das keine Angst. Ja. Und ich war vor einigen Jahren Austauschschüler in den USA, mein Gastvater war da Reserveoffizier. Ja. Und die haben ja dort auch eine Berufsarmee und da habe ich auch mit dem über diese Problematik gesprochen und dabei kam unter anderem Folgendes raus, dass also Söldner, die Astrid da auch häufig in den Soldaten sieht, wo ich von vornherein meine, dass man da sehr wohl unterscheiden muss zwischen einem Söldner und einem Soldaten, das ist für mich überhaupt nicht das Gleiche, auf jeden Fall, dass in einer Berufsarmee gerade diese Rambos überhaupt nicht erwünscht sind. Mhm. Und bei einer Berufsarmee, da hat dann ja auch die Armee ein Wahlrecht in gewisser Weise, ja, ob sie einen Betreffenden aufnehmen möchte oder halt nicht. Ja, okay. Von daher ist auch da in gewisser Weise ein Riegel vorgeschoben. Eine Meinungsäußerung von André aus Bonn war das. Ich danke dir. Ja. Tschüss. Tschüss. Die Susanne ist jetzt am Telefon 42. Thomas. Thomas 26, hallo? Ja, hallo. Thomas. Ja, schönen guten Abend erstmal. Ja. Ich rufe aus Essen an und ich wollte auch sagen, also wir bräuchten also eigentlich meines Erachtens nach keine Wehrpflicht mehr, sondern eine Berufsarmee, weil man mit der Berufsarmee bessere Chancen hat, einen größeren Einsatz oder überhaupt etwas zu bewirken, weil die Leute viel besser mit der Technik und generell vertraut sind, etwas zu bewirken. Als also du meinst, dass die Professioneller auch arbeiten? Genau, dass die Professioneller arbeiten als Leute, die jetzt, was weiß ich, so und so lange eine Grundausbildung haben und dann ein paar Tage noch da sind und dann wieder weggehen. Und dass man generell, es ist eigentlich meine Meinung, nicht unbedingt für eine Bundeswehr werben sollte, sondern die Leute eigentlich auch generell dazu heranzieht, um zu sagen, hör zu, habt ihr Lust, einen Ersatzdienst zu machen? Das ist für die Gesellschaft besser. Die Leute in den medizinischen Berufen und so werden das unterbezahlt. Große andere Thema, der Zivildienst. Wenn man die Wehrpflicht abschafft und gleichzeitig den Zivildienst abschafft, bricht unser soziales System zusammen. Nein, um Gottes Willen nicht den Zivildienst abschaffen. Jetzt ist die Frage, die Franzosen denken ja darüber nach, dass man einen Zivildienst dann für alle einrichtet, dass wirklich alle dann Zivildienst leisten müssen, auch im Umweltbereich vielleicht, in der Entwicklungshilfe, weiß ich wo. Und auch für Frauen, was denkst du dazu? Also ich habe generell gar keine Schwierigkeit damit, das zu sagen, dass Frauen gleichfalls sie sollen ja nicht unbedingt ein Armeejahr machen oder. Nee, wir reden jetzt vom Zivildienst. Vom Zivildienst, also bin ich generell dafür, dass auch Frauen das tun. Ja. Denn ich sag mal, Frauen reden so oft von Gleichberechtigung, dann sollen sie auch ruhig in dieser Hinsicht gleichberechtigt rangezogen werden. Denn ich denke mir, das Sozialwesen, ganz egal woran das ist, denn Wehrersatzpflicht ist ja eigentlich ein Sozialdienst und Leute, die im Sozialdienst generell vom Beruflichen her angestellt sind, sind absolut unterbezahlt und überfordert in ihren Arbeiten. Bist du denn dafür, Thomas, dass anstelle der Wehrpflicht dann wirklich ganz klar gesagt wird, dafür müssen alle Leute dann ein Zivildienstjahr machen. Ja, ganz genau. Also, dafür dass man jetzt die Chance hat zu sagen, okay, es gibt ein gewisses Jahr, was jeder machen muss. Wo jeder für den Staat etwas tun muss. Wo jeder etwas für den Staat tun muss. Ja. In welcher Form auch immer, sucht ihr das aus. Genau. Bin ich Aber auch das für. Ist sowohl gleich für Frauen als auch für Männer. Thomas, danke für deinen Anruf. Ja, okay. Ciao. Tschüss. Wen haben wir jetzt? Susanne? Ja, hallo. 42 Jahre. Ja, hallo. Hallo. Erstmal schönen guten Abend und ich freue mich, dass ich endlich mal mit dir reden kann. Ich freue mich auch, dass ich mit dir reden kann, Susanne. Folgendes. Ja. Ich fange ganz kurz an. Ja. Ich bin aus der ehemaligen DDR. Ja. Und ich bin 20 Jahre verheiratet gewesen, habe drüben immer zugeschafft. Und dann sind wir vor 7 Jahren hier in rübergezogen. In den Westen? Ja. Mhm. Und mein lieber Ehemann, der konnte den Konsum nicht vertragen. Mhm. Was heißt das? Das heißt so viel, er hat immer geschafft. Also sehr viel gearbeitet? Ja. Gearbeitet wie ein Tier? Ja, auch hier. Ja, und was heißt, er hat das nicht verkraftet? Er hat alles gleich haben wollen. Mhm. Zum Beispiel ein neues Auto, 3 Videos, 2 Fernseher und so weiter. Habt ihr euch dann sehr verschuldet? Ganz doll. Ganz doll? Ja. Wie doll? Und das ging so weit, ich habe in die 20 Jahre, wo ich verheiratet war, leider immer alles Geschäftliche regeln müssen, drüben. Es war als wie ein Kind, das man an die Hand nehmen muss. Ich musste alles tun. Ja. Also ich habe die Frauen beneidet, die gesagt haben, das macht mein Mann. Wie ist es denn dann gekommen, dass ihr euch so sehr verschuldet habt, wenn du die Fäden da in der Hand hattest? Ja, er ist einfach hingegangen, hat sich da... Hat's gekauft? Nicht mal gekauft, das war ja das Schlimme, geleast. Ja. Geleast, braucht er mich nicht dazu. Jetzt seid ihr vor 7 Jahren nach Westdeutschland gezogen. Ja. Besteht denn jetzt immer noch ein großer Schuldenberg? Ja. Wie viel? 84.000 Mark. 84.000 Mark. Das ist für mich eine Horror und eine Summe. Das ist eine Stange Geld. Ja. Bist du mit deinem Mann noch zusammen? Nein. Nein. Jetzt ging es so weit, er hat zwar gearbeitet, aber die Rechnungen haben sich gehäuft. Es ist klar, wenn man über die Verhältnisse lebt, dann reicht das Gehalt nicht. Mhm. Wie ist denn das jetzt mit der Abzahlung? Müsst ihr beide dafür sorgen? Wir müssen beide, ja, das ist jetzt ein bisschen anders. Also, ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf stand und das ist das Thema, warum ich angerufen habe. Ich muss mal mit jemand drüber reden, ich kann es nicht mit Kollegen, ich habe hier niemand. Ich muss es halt mal loswerden. Ja? Ja? Leg mal los. Und zwar, ich habe eine Rechnung nach der anderen gekriegt, mein Mann hat sich nicht drum gekümmert. Das waren manchmal im Monat 5.000 Mark Belastung, obwohl er nur 2 hat, verdient hat. Ja. Hier. Und ich habe Mist gebaut. Mist gebaut? Was hast du gemacht? Ja, und das ist noch mild ausgedrückt. Ich habe noch nie eine strafbare Handlung begangen, früher. Mhm. Aber hier, gerade hier, habe ich es gemacht. Was hast du gemacht, Susanne? Ich habe Checks gefälscht. Es ist ein ganz schöner Hammer. Ich habe Checks gefälscht auf Betriebe. Auf Betriebe, einmal mit 2.000 Mark, einmal mit 4.000 Mark. Es ist ein kleiner Fisch gegenüber von großen. Ja, sicher. Aber für mich war es wirklich verdammt fies. Und bist du aufgeflogen? Ja. Bist du bestraft worden? Ja. Wie? Ich habe früher noch nie was gemacht und habe das große Glück gehabt, Bewährung zu bekommen. Ja. Dann habe ich Sozialhilfe gekriegt, weil ich mich von meinem Mann getrennt habe. Ja. Ich habe keine Achtung mehr haben können von ihm. Ja. Es ging einfach nicht. Also du bist jetzt vorbestraft? Ich bin jetzt vorbestraft, habe Stunden leisten müssen. Mhm. Und dann, wie gesagt, jetzt habe ich endlich Glück gehabt und habe einen Job gekriegt. Gar nicht so einfach, mein Alter, hier ist viel arbeitslos. Aber, wie habe ich verstanden, du hast einen Job gekriegt? Ja, ich habe jetzt endlich eine Arbeit, ja, Gott sei Dank. Ja. Jetzt ist es so, ich habe Offenbarungseid, dann bleibt mir halt nicht viel. Mhm. Jetzt muss ich doch nochmal fragen, so was die Schuldenaufteilung angeht. Diese 84.000 Mark, musst du die alleine abzahlen oder du zusammen mit deinem ehemaligen Mann? Ihr die Hälfte. Ja. Das heißt über 40.000, was auch noch sehr viel ist. Ne? Eben. So, und jetzt kommt noch gleich das zweite Problem, wo ich vielleicht auch wieder Mist gebaut habe, aber keine strafbare Handlung. Ich habe Nachbarn gehabt und da war ein Nachbarsohn, und den habe ich nie für voll genommen. Domian, wirklich nicht. Mhm. Der ist 17 Jahre jünger wie ich. Mhm. Ich bin 42. Jeder, der mich nicht kennt, hält mich für 30. Mhm. Es tut mir leid, ich bin aber 42. Mhm. Und er hat immer zu mir gestanden. Ja. Wir haben schon 2-mal zusammen gelebt. Und dann die liebe Verwandtschaft, wie das halt so ist, 17 Jahre, wenn eine Frau älter ist, ist das irgendwie immer leider noch ein Anstoß. Nach wie vor, ja. Ja. Ja. Also 17 Jahre ist er 25. So, er hat 9 Geschwister, er ist das 10. Kind, das jüngste Kind und die Mama, die hält sich so da dran. Also die macht uns immer alles kaputt. Das heißt, ihr liebt euch? Wir lieben uns. Und die Verwandtschaft und die Außenwelt setzt euch unter Druck? Ja, und ich nehme an, er hält nicht stand. Er hält zwar zu mir, aber er steht immer zwischen 2 Stühle. Du hast gerade einleitend gesagt, das wäre wieder ein Fehler gewesen. Ist das, empfindest du es wirklich als Fehler, dass du dich auf ihn eingelassen hast? Lieb ich ihn. Ja. Und dann sage ich wieder, mein Gott, du bist verrückt. Wie kannst du mit so einem jungen Mann dich abgeben, wo immer wieder intrigiert wird? Mann, wie oft ich das schon gehört habe hier in der Sendung. Jetzt quälen mich diese Schuldgefühle, dass ich vielleicht gedacht hätte, verdammt nochmal, das hättest du vielleicht auch mit deinem Mann schaffen können, diesen Mist wieder abzubauen. Ja, das ist natürlich schwer zu sagen von außen. Wenn, ich denke allerdings, Susanne, wenn du diesen jungen Mann, diesen 25-jährigen Mann wirklich liebst, das sage ich ja immer wieder hier auch in der Sendung, und es gibt ja auch immer wieder gute Beispiele, wo die Leute erzählen, dass es funktioniert, dann ist das in Ordnung. Und er weiß ja auch, was ich gemacht habe. Er stand ja auch zu mir, gerade in dieser Zeit. Und ich finde es oberätzend, wenn die Verwandtschaft oder die Nachbarschaft, das Umfeld, dann Druck ausübt auf dieses Pärchen, nur weil es nicht ins Klischee passt, man ist nicht gleichaltrig. Ne? Ja. Entscheidend ist immer die Liebe. Was mal ein Beispiel, Domian, ich gehe jetzt arbeiten. Mhm. Ich mache Nachtschicht, ja? Mhm. Es ist gut, wir haben ein feines Team und das macht Spaß. Und in der Zeit, da intrigiert die Mutter, komm essen und ich kriege es dann vorgeschmissen. Mhm. Lebt denn der Junge noch zu Hause? Er lebte schon zweimal bei mir. Ja. Und immer wieder ist es so gekommen, weil er so verwöhnt worden ist, dass er immer wieder zur Mutter, in dem Moment, für mich ist das ein Muttersöhnchen. Also ich weiß, wie das ist. Du vermisst auch an ihm das klare Bekenntnis zu dir. Er kann auch nicht von mir lassen, aber in einer Art zieht es ihm immer wieder zu der Mutter. Mhm. Was soll man da machen? Mhm. Soll ich aufgeben? Ich glaube, vorgestern hatte ich so einen ähnlichen Fall in der Sendung. Da hast du gesagt, der ist blöd. Der ist mit 27 Jahren blöd. Da hast du ja auch recht. Ja, da habe ich der Frau gesagt, irgendwann musst du dem Burschen die Pistole auf die Brust setzen. Und er muss sich entscheiden. Weil das einfach entwürdigend ist, auch dann in diesem Fall jetzt für dich, für die Frau, dieses Hin und Her. Ich denke manchmal immer, es ist wieder alles in Ordnung. Und auf einmal kommt dann wieder ein Hammer. Ich finde auch Mama, mit dem man gar nicht gerechnet hat, weil man denkt, es ist endlich mal Frieden. Also ich finde auf keinen Fall, dass du dir ein schlechtes Gewissen machen musst, weil du einen jungen Freund hast. Wirklich nicht. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Denn ich kenne keine Kompromisse, schon in der Liebe schon gar nicht. Ich gucke nicht nach Geld, ich gucke nach mein Herz. Ja, das ist schön gesagt und auch richtig. Susanne, ist es denn jetzt so nochmal, um auf die Schulden zurückzukommen, dass du jetzt aufgrund dessen, dass du eine Arbeit hast, dass da schon ein Hoffnungsschimmer am Horizont ist? Ja. Das ist. Also es geht auf jeden Fall irgendwie bergauf. Erstmal habe ich Stunden geleistet, dann habe ich Schuldnerberatung aufgesucht. Ich habe mich schon ein bisschen gekümmert und zahlt schon ab. Also Susanne, dann wünsche ich dir, dass das weiter bergauf geht und dass du irgendwann von diesem ätzenden Schuldenberg weg bist. Und was diese Liebe angeht, dein Standpunkt ist der richtige. Und den musst du dem Mann, dem Jungen noch klarer machen und irgendwann vielleicht auch die Konsequenzen ziehen. Wenn er von der Mama nicht lässt, soll ich dann aufgeben? Irgendwann würde ich dann sagen, dann bleib bei der Mama. Wenn die Mama dir wichtiger ist als ich, dann ja. Verstehe dich. Liebe Susanne, alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss. Schön, dass wir mal gesprochen haben. Tschüss. Tschüss, ciao. Oh, was für ein schöner Name. Arkadius. Ja, guten Abend, Domian. 22 Jahre. Ja, ich gucke aus Iserlohn. Aus Iserlohn. Wie kommt man zu dem Namen Arkadius? Das muss ich meine Eltern fragen. Bist du Deutscher? Nein, ich komme aus Polen. Aus Polen? Ja. Ist aber auch kein polnischer Name, ne? Oder? Nein. Ist griechisch, glaube ich. Arkadius, dein Thema. Manchmal ist Liebeskummer. Liebeskummer. Ich kann nur Gott. Ich sag nur Gott sei Dank, dass ich heute durchgekommen bin. Sonst wäre ich hier fertig geworden. Was ist los? Ich bin 22, meine Freundin ist 32. Wieder der Altersunterschied, wie gerade. Ja, das ist aber nicht, also für mich ist das überhaupt nicht schlimm. Gut, für meine Eltern und die anderen Verwandten ist genauso schlimm, genau wie gerade die Geschichte hier. Ja. Kritisieren die das auch? Natürlich, sie darf bei mir nicht anrufen. Wenn sie anruft, wird sie beschimpft und richtig schlimm. Ja. Meine Mutter schläft jetzt daneben, wenn sie jetzt reinkommen würde und wenn sie mich sehen würde, dass ich jetzt telefoniere, würde ich sofort Druck bekommen, weil ich noch zu Hause wohne. Also es war so, meine Freundin ist eine Türkin, bis 32, ist verheiratet, hat Kinder. Ja. Oh, das klingt schon nach Problemen. Ja, wir sind ungefähr eineinhalb Jahre zusammen jetzt. Sie ist verheiratet, lebt auch mit einem Mann zusammen? Ja. Ja. Und ihr habt eine Liaison nebenher? Eine heimliche Liaison? Richtig. Ja. Also der Mann hat sie am Anfang oft gezogen. Sie ist einmal mit der Schwester in Disco rausgegangen und ich hatte das Glück, sie dort kennenzulernen. Mhm. Meine zweite Freundin. Ja, und so sind wir zusammengekommen. Deine zweite Freundin? Was heißt das? Sie ist meine zweite Freundin in meinem Leben. Ach so, meinst du das? Ja, ich dachte, ja. Meine zweite Liebe. Ja, ja. Ja gut, wir waren noch glücklich zusammen, 1,5 Jahre. Bis letzten Sonntag. Was war da? Da waren wir mit der Schwester von ihr weg. Mhm. Also die Schwester, sie und ich, in der Disco. Dann war sie nach Hause gebracht. Die Schwester hat mich nach Hause gebracht. Ja. Ich habe mich gewaschen, habe mich ins Bett schon gelegt. Auf einmal schellt sie bei mir. Mhm. Meine Mutter ausgerastet, dass jemand hier um 5 Uhr morgens schellt. Und nun, sie sagt, ja, ist schon gut, ich gehe schon runter. Mhm. Sie dachte, dass sie das wieder ist. Ich sagte, ich gehe schon runter, bin ich gegangen, bin mit der Schwester weggefahren. Und die Schwester sagte zu mir ganz einfach, ich will mit dir knutschen. Die Schwester von ihr? Ja, die Schwester von ihr sagt einfach, ich will mit dir knutschen. Die klingelt nochmal nachts bei dir und sagt, ich will mit ihr knutschen. Ja, ich bin ausgegangen, bin sie mit Auto weggefahren und sie wollte mit mir knutschen. Ja. Natürlich habe ich auch gelacht. Ich habe gesagt, ja, habt ihr euch das gut ausgedacht? Wollt ihr mich reinlegen oder wie auch immer? Nein. Gut, halbe Stunde mal gesprochen, macht sie das Auto an. Ich war schon froh, dass ich nach Hause fahren, macht sie wieder aus und weiter. Gut, ich habe auch mit dir geknutscht. Du hast es gemacht? Ja, ich habe es gemacht. Bist du bescheuert? Ja, ich habe es gemacht. Ich weiß, jetzt bei euch ist es auch. Ich habe es gemacht. Es hat mir auch keinen Spaß gemacht, die Zeit, wo ich mit dir geknutscht habe, überhaupt nicht, aber ich habe es gemacht. Hat sie dich regelrecht verführt dazu? Ja. Mhm. Ja. So, und das hat jetzt deine Freundin mitbekommen? Die Schwester hatte Angst, dass sie das von mir vielleicht erfahren würde, ja, dass die Schwester macht. Und die Schwester hat ja selber erzählt. Ach du Himmel. So, jetzt hängt der Haussegen schief. Ja, und das war im Karneval. Sind wir erstmal dahin gefahren, alle da zusammen. Sie hat mir gesagt, kannst du dich an den Platz hier erinnern? Ja, da wusste ich schon, was los ist. Mhm. Ich bin da ausgestiegen, die sind weggefahren. Und ich musste nach Hause ungefähr 4,5 Stunden laufen, nur im Pullover morgens, mhm, wo es ganz kalt war. Kein Auto ist auch stehen geblieben. Und wir immer, wir nehmen schon einen mit in der Nacht. Mhm. Gut, bin ich nach Hause gekommen, habe ich sie angerufen. Sie wollte noch mal kurz mit mir reden, ganz kurz nur Sachen abholen. Wir haben uns getroffen, Dienstagnachmittag. Mhm. Bis gestern Nacht waren wir zusammen. Also sie war nicht nach Hause gegangen, ich auch nicht. Mhm. Waren wir im Auto, auf Parkplatz haben wir geschlafen und. Sie haben mir eine letzte Chance gegeben. Und wir waren zusammen und heute ist sie nach Hause gegangen, hat sie die Kinder abgeholt von der Mutter. Mhm. Und sie hat wieder die Schwester gesehen, die Erinnerungen kamen wieder zurück und sie hat mich angerufen und hat gesagt, es tut mir leid, ich kann das nicht immer reinfressen, ich habe die Schwester wieder gesehen, muss ich dann denken, was ihr so alles miteinander gemacht habt, hat sie nur gesagt, leb wohl, hat sie aufgelegt und das war's. Ach, jetzt versuche ich da ganze Zeit anzurufen bei den Eltern und bei ihr zu Hause. Es gibt niemand einmal ist der Mann dran gegangen, ja, mit dem habe ich natürlich nicht gesprochen, habe sofort aufgelegt. Ja. Habe ich wieder versucht anzurufen, ich wollte mit ihm reden, ich wollte sie zum Telefon bieten, ja, als irgendein Kumpel, geht keiner mehr dran. Dauer nicht und da nicht. Sag mal, jetzt muss ich doch noch was anderes fragen. Du sagst, ihr wart 1,5 Jahre glücklich zusammen. Ja. Wie kann das sein, wenn sie verheiratet ist und sie einen Mann hat, mit dem Mann zusammenlebt? Das ist doch alles sehr gespannt. Nein. Wir haben von Anfang gesagt, also nicht von nach halbem Jahr, hat sie zu mir gesagt, wenn das schon so glücklich laufen sollte und. Ja. Lässt sich scheiden, weil der Mann sie auch betrogen hat und ja, und geschlagen und alles Mögliche da. Und jetzt im März sollte die Scheidung über die Bühne laufen. Also, ja. Ja, dann haben wir uns gesagt, können wir zusammenziehen und. Jetzt muss ich mal fragen mit der Schwester. Ja, du hast mit der Schwester nur geknutscht. Nur geknutscht, ja, sie wollte mit mir schlafen. Sie hat mir, aber es gab ja keinen Sex. Nein, sie wollte mit mir schlafen. Und jetzt Hand aufs Herz hier unter uns beiden. Ja. Es ist wirklich ausgegangen von der Schwester. Ja, auf jeden Fall. Also, dann denke ich wirklich, dass deine Freundin sich beileibe nicht so anstellen soll, dass sie dafür Verständnis haben muss oder so, sagen wir besser, dass sie dir das verzeihen muss. Ja, natürlich, aber... Hast du ihr das wirklich so ganz klar gemacht, wie das abgegangen ist? Ja, natürlich. Und du hast auch gesagt, dass dir das leid tut. Oh ja, natürlich. Ja, dann verstehe ich das nicht. Ich wollte sogar beleuen und ich habe gesagt, wenn du willst, stehe ich sogar 45 Minuten draußen im Schnee, nur mit Unterhosen und ich habe alles beleuen wollte und ich habe es gestern Nacht gemacht. Ja, also ich finde das Verhalten deiner Freundin überzogen und auch schon ein bisschen lächerlich. Ich würde an deiner Stelle, dir liegt sehr viel an der Frau, das merke ich. Bleib am Ball, versuche nochmal intensiv mit der zu reden. Ja, aber ich weiß gar nicht, soll ich jetzt an sie überhaupt drankommen? Ja gut, also wenn es heute nicht klappt, dann klappt es morgen und übermorgen. Gibt es die Möglichkeit, ihr zu schreiben? Geht das? Das ist, Da sieht der Mann sofort das. Gut, da musst du halt penetrant versuchen, sie irgendwo zu treffen, nochmal anzurufen oder sie auf der Straße irgendwie ihr aufzulauen, was auch immer. Du musst ran nochmal an die Frau. Und du musst ihr wirklich mit allen Überzeugungskünsten ihr das nochmal klar machen. Ja. Und ich habe ja auch sogar gesagt, die Schwester hat mir sogar gesagt, ob ich ein bisschen Platz im Keller habe, um mit mir zu schlafen. Sie wollte auch nicht nach Hause fahren die ganze Zeit. Die Schwester ist die Miese. Das musst du richtig ihr klar machen. Bis sie mich erstmal nach Hause gefahren hat, da war ich jetzt zu Hause später. Also Arkadius, nochmal ran an die Frau. Und wirklich mit allen Mitteln ihr das nochmal klar machen. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sie da weiter zurückschreckt. Und wenn sie zurückschreckt, ist sie wirklich, hat sie einen Schuss. Irgendwie. Ich bin hier ganz am Zittern. Also ich habe auch keine, mit dem ich reden kann, nur mit meinem Kumpel. Aber der war auch dagegen. Er wollte gar nicht mit mir reden, das Problem. Also wenn es heute Abend nicht klappt, ist ja egal. Dann wird es morgen oder übermorgen. Wenn ich noch eine Bitte habe an euch, wenn das vielleicht gehen würde, wenn jemand bei euch anruft, wenn jemand sich mit mir unterhalten kann, männlich, weiblich. Ich würde gerne mit jemandem reden. Okay. Weil ich kann das hier nicht so einfach zu Hause sitzen und es ist schwer. Sehr alles schwer. Klar. Arkadius, toi, toi, toi und viel Kraft. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Kleine Musikpause. Ihr Lieben, hier ist 1Live Domian, das Talkradio vom WDR, zu hören im Radio bei 1Live und zu sehen im WDR Fernsehen heute Nacht offenes Talkradio. Für alle eure Themen, über die ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, ganz private Dinge oder auch allgemeine gesellschaftliche Dinge. Ich hatte vorhin das Beispiel schon genannt und wir haben uns ja auch darüber unterhalten, das Thema Berufsarmee, Abschaffung der Wehrpflicht. In Frankreich wird das ja demnächst so sein. Ich bin dafür, dass das in Deutschland auch der Fall sein sollte. Abschaffung der Wehrpflicht und Einrichtung einer Berufsarmee. 0130 2911 0130 2911. So, meine Lieben, dann wollte ich euch noch etwas sagen. Wir ziehen die Musik mal weg. Ich wollte euch noch etwas sagen zum Thema Rosa Karneval, schwul-lesbischer Karneval. Da haben wir gestern drüber gesprochen. Da gibt es eine CD mit all den vielen schönen Liedern, unter anderem auch mit Köln, der geilste Arsch der Welt. Diese CD, die kann man bekommen, das vermute ich, in allen schwulen Buchläden in Deutschland. Man kann sie auf jeden Fall bekommen bei Checkpoint. Checkpoint wie Checkpoint Charlie. Pipinstraße wie Pipi. Pipinstraße 7 in 50667 Köln. Am Ende der Sendung sage ich das nochmal zum Mitschreiben. Also bei Checkpoint, Pipinstraße 7, 50667 Köln. Die CD kostet, wenn man sie bestellt, 35 Mark und 20 Mark gehen davon in ein wirklich sehr lobenswertes und gutes Projekt, nämlich in das Projekt Lebenshaus Hospiz für AIDS-Kranke. Also am Ende der Sendung sage ich die Adresse nochmal. Und dann noch eine Bitte. Ich habe einen Brief bekommen aus Köln von einem Michael. Das sind zwei Seiten, DIN A4 Seiten mit Maschine geschrieben. Und zur Wiedererkennung, der Michael hat eine PS-Note handschriftlich darunter gefügt. Es geht um Homosexualität und Impotenz als Stichwort. Leider ist der Absender verloren gegangen und der Absender steht nicht hier auf dem Briefpapier. Ich bitte den Michael, wenn er jetzt zuschaut oder zuhört, doch nochmal zu schreiben, beziehungsweise mir seine Anschrift zu schreiben. Michael aus Köln. So, nun geht's weiter mit der Conny und diese 38. Hallo. Ja, hallo, hier Conny. Ist Conny. Ja. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Ja, ich bin auch das erste Mal bei dir durchgekommen und ich freue mich tierisch darüber. Ja, prima. Ja, und ich wollte eigentlich mal was sagen über alleinerziehende Muttis. So. Alleinerziehende Muttis? Ja, genau. Bist du eine? Ja, leider. Was heißt leider? Ja. Du hast große Probleme. Nee, was heißt Probleme? Ich habe eigentlich Probleme damit, dass die, also Männer, sage ich mal in Anführungsstrichen, und die Gesellschaft die alleinerziehenden Muttis ziemlich degradieren kann. Ja, was? Wie viele Kinder hast du? Zwei. Eine 8 und eine fast 2 Jahre. Ja, und wie lange bist du schon alleinerziehend? Ich bin jetzt mit meiner Heirat eigentlich 8 Jahre alleinerziehende, weil ich nur 4 Wochen verheiratet war. Nur 4 Wochen? Ja. Wie kam das? Weiß ich nicht. Ich habe meinen ehemaligen Mann kennengelernt, also vor 3 Jahren. Und ich habe am 11.11. um 11.11 Uhr geheiratet. Oh, das war dein schlechtes Omen, oder wie? Ja, ich weiß nicht. Für mich war das eigentlich ein gutes Omen, weil der Mann mir sehr viel Hoffnung und Vertrauen entgegengebracht hat. Ja. Und ich denke, mit 37 Jahren zu heiraten, ist schon ganz schön spät. Ja. Und ich habe gedacht, naja, versuch's es halt mal. Und als dieser Mann mich dann geheiratet hat... Also der war 37, oder wie? Nein, ich. Du, aber du bist jetzt 38. Ich war 36. Du warst 36? Ja, ich werde jetzt 38, ja? Ja. So, und meine Tochter wird 2 von diesem Mann, den ich geheiratet habe, ja? Verstehe, da gibt es ein anderes Kind von einem anderen Mann. Jetzt ja. Verstehe ich, ja, ja. Und mit dem war das schon okay. Da waren wir darüber klar, dass wir heiraten werden, weil der war 10 Jahre jünger und das war auch alles okay so. Aber nach 4 Wochen war es vorbei? Ja. Wie kam das dann? Habt ihr euch so in den Haaren gehabt? Was heißt in den Haaren? Mein Mann hat mir also so viel vorgespielt oder gegaukelt, dass ich also echt geglaubt habe, das ist echt ein Typ so, der steht zu einer Familie, der steht zu seiner Frau und alles klar. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich heirate dich. Nach einem Jahr Heiratsofferten hat er mir gemacht, ein Jahr lang. Und schlagartig dann hat er sein Gesicht gezeigt? Ja, nach 4 Wochen. Ach du je, das war ein herber Schlag dann, ne? Ja, denke ich mir mal, weil er dann steht auf dem Standpunkt, wenn er also eine Frau heiratet, dann weiß ich nicht, so Hausmütterchen-mäßig oder so. Und ich habe gesagt, ich bin auch vorher so klargekommen ohne dich. Und er wollte eben, er stand auf dem Standpunkt, dass er mich jetzt ernährt. Ja. Und ich hätte also nicht mehr viel zu sagen. Und du musst dir dienen. Genau. Warst du nicht super sauer auf den? Ja, na klar. Dass der dir ein ganzes Jahr da was vorgespielt hat? Ja, na klar. Und dann hat er die Maske fallen lassen. Ich habe, entschuldige, dass ich ins Wort falle. Aber ich habe zu ihm gesagt, ich sag, warum hast du mir eine Hochzeit geschenkt in Weiß, wie man sich das so schön wünscht als Frau? Mhm. Und nach 4 Wochen sagst du mir dann, jetzt halte ich dich am Essen und allerdings, denken. Ja. Und jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Ja. Und daraufhin musste ich leider sagen, dann musst du bitte gehen. Bist du jetzt, was Männer angeht, ich will nicht sagen bedient, aber sehr skeptisch. Ängstlich. Ängstlich, vorsichtig. Ja, weil, vorsichtig auf jeden Fall, weil ich habe die Erfahrung gemacht jetzt, die letzten 2 Jahre, wie gesagt, wenn ich wirklich jemanden kennengelernt hatte, den ich nett fand oder der mich auch nett fand und bist ja so toll und bist toll und die haben dann gehört, dass ich 2 Kinder habe, ne? Dann, oh nee, da möchte ich nicht so viel mit zu tun haben, weil da das ist Verantwortung und... Also immer negative Erfahrung mit Männern, wenn die mitbekommen, dass da Kinder sind. Ja. Auch noch andere negative Erfahrungen, so, weiß ich, Nachbarschaft, Freunde? Eigentlich nicht so. Mehr eigentlich die Muttis, die verheiratet sind, und mich kennen als Alleinerziehende, die denken immer, ich wäre irgendwie, weiß ich nicht, negativ eingestellt zu irgendwelchen Sachen. Aber ich bin eigentlich ein ganz offener Mensch. Ich sage das, ich bin eigentlich so ein Typ wie du. Ich sage das, was ich denke und was ich fühle. Kriegst du denn deinen Alltag gut geregelt? Ja, klar. Ich meine, so finanzmäßig, kommst du über die Runden? Nee, seit meiner Heirat nicht mehr. Was heißt das? Warum seit der Heirat nicht mehr? Weil vorher, ich habe vorher vom Amt gelebt, ja. Mhm. Und da ging es mir leider vom Amt gelebt, sage ich. Trotzdem gut. Ja. Und jetzt, wo ich geschieden worden bin, mein Mann musste Unterhalt zahlen. Und das ist weniger? Nö, der hat den Unterhalt wohl bezahlt, 2 Monate. Und dann hat er gesagt, er bezahlt für mich nicht mehr. Ja, und jetzt stehe ich natürlich am Schlauch. So. Er zahlt weder fürs Kind noch für mich. Also ganz viele negative Sachen prallen da auf dich ein. Ja, voll. Das war voll der Lauf vor den Berg, wie man so schön sagt. Ist für dich das Unangenehmste an der Situation? Ich denke mal, mit 38 bist du jung noch und möchtest sicher auch nochmal einen Mann kennenlernen und auch nochmal eine Liebe genießen. Ja, habe ich ganz viel Angst vor. Und A, dass die immer wieder so reagieren und B, denke ich, es ist auch sehr schwierig, du bist ja nur gebunden durch die Kinder, einfach auch Männer kennenzulernen, ne? Ja, ich war also, wie gesagt, ganz, ganz lange alleine, bin überhaupt nicht weggegangen, gar nichts. Und ich habe 2 sehr liebe Menschen kennengelernt, einen Herrn von 73 und ein junges Mädel von 19. Und denen kann ich meine Kinder anvertrauen, weil ich sie, wie gesagt, schon einige Jahre kenne. Und jetzt habe ich mal so angefangen, so alle 14 Tage oder 3 Wochen mal fortzugehen. Auf die Rolle. Auf die Rolle. Das ist richtig so. Und ich bin noch immer gut drauf, immer lustig, auch im Alltag. Ich bin also ein humorvoller Mensch. Aber immer wieder stoße ich damit an. Ich glaube, wenn ich meine Kinder nicht hätte, sage ich mal jetzt ganz doof, ne? Dann weiß ich nicht, könnte ich vielleicht jeden an jeder Ecke haben, wenn es sein sollte. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte nicht nur... Du machst doch immer gleich reinen Tisch, wenn du jemanden kennenlernst, klar. Erzählst. Ja klar, musst du auch machen. Sonst, sofort, ich mache nicht hier so und so. Ich sag, pass auf, wenn du mich kennenlernen möchtest, ich bin die Conny, bla bla bla, hab Kinder und so weiter und so fort. Und aber ich denke, es gibt ja auch immer wieder doch Männer, die da anders gestrickt sind. Ich habe in meinem Bekanntenkreis zwei Fälle, wo Frauen in deiner Situation waren und dann auch Männer kennengelernt haben, und das sind jetzt wirklich ganz tolle Liebespärchen. Die sind natürlich rar gesät. Und die muss man suchen. Und da muss man auch was für tun. Deswegen finde ich das auch gut, was du da machst, dass du ab und zu da mal rausgehst. Jürgen, ich sag dir was, dieser ältere Herr, den ich kenne, ja, der ist 73 Jahre alt oder jung, kann man sehen, wie man möchte. Für mich ist er jung. Ich habe mit ihm keinen Sex oder gar nichts. Aber wir haben uns lieb, ja. Aber es ist trotzdem nicht das, was ich möchte. Ich möchte einfach morgens aufwachen und nicht nur für meine Kinder Bütterchen schmieren. Weißt du, ich möchte auch für einen Mann da sein. Das ist dann eher ein väterlicher Freund, und du willst aber auch einen Ehemann oder einen Freund richtig haben. Richtig, jemand, der nimmt mich so, wie ich bin, dieser Mann, ja? Ja, und auch Sex, ne? Das ist ja nicht unterzubewerten, das ist ja auch wichtig. Ja, eben. Und ich lebe schon seit, also ich habe mein Kind gezeugt, das zweite Kind gezeugt, seitdem habe ich überhaupt keinen Sex mehr. Wie lange ist das jetzt her? Ja, die wird zwei, also drei Jahre fast. Wird's Zeit, der Schwangerschaft, ich denke mir mal. Und wie gesagt, wenn ich dann manchmal unterwegs bin, denke ich auch, ach komm, sei nicht so, aber ich bin eben nicht so ein Typ von Frau, die sich da irgendwie an ihn ranschmeißen möchte oder will. Aber du wirkst wirklich sehr forsch und sehr sympathisch, und eigentlich bin ich ja ganz optimistisch, wenn du so bleibst, dass du dann doch irgendwann mal so einen tollen Typ findest, dem das scheißegal ist, dass du zwei Kinder, im Gegenteil, der es vielleicht sogar schön findet, dass du zwei Kinder hast. Ja, aber wie das gesagt, wär's, ne? Die sind sehr, sehr dünn gesät, Jürgen. Ich wünsche dir, dass du so einen findest, bald. Ja. Alles Gute. Jo, ich bedanke mich, dass ich dich erreicht habe, ja? Tschüss. Tschüss, Domian. Ciao. Marina, 29 Jahre. Ja, hallo Domian. Hallo Marina. Ich bin heute zum zweiten Mal bei dir durchgekommen. Das erste Mal war das Thema Haustiere. Ja, wer warst du? Sag mal ein Stichwort. Mit den vielen Katzen? Die mit den ganz vielen Katzen und den vielen Hunden, genau. Ja, ich weiß. Kannst dich dran erinnern. Wie viele Katzen waren das nochmal? Ja, sind mittlerweile nicht mehr so viele. Ich habe eine Menge vermittelt. Wie viele sind sie jetzt? Jetzt sind es noch sieben. Sieben Katzen und wie viele Hunde? Vier Hunde. Na, ist immer noch eine ganze Menge. Ja, das bleibt aber jetzt auch so. In einer relativ kleinen Wohnung, ne, glaube ich. Es geht. Aber das, Garten, ne? Das ist heute nicht das Thema. Nee, das Thema hat nichts mit den Tieren zu tun. Mein Thema ist, ich liebe DJ Bobo. Ist wahr. Sie liebt DJ Bobo. Richtig. Was machen wir denn jetzt? Ja, keine Ahnung. Liebt er dich auch? Glaube ich nicht. Der kennt mich wahrscheinlich gar nicht so. Warum liebst du DJ Bobo? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Die kann ich gar nicht so ganz genau beantworten. Es fing am 1.1. diesen Jahres an. Da ist er bei uns in der Turbinenhalle aufgetreten, in Oberhausen. Ja. Und wir sind dann am 13.1. nach Bremerhaven gefahren, zu Wetten, dass, wo wir allerdings keine Karten hatten. Wir sind also auf gut Glück dahin gefahren. Ja, da war er auch, ne? Da war er auch, ja. Und da haben wir ihn also auch mehr oder weniger kennengelernt, im Hotel. Ich habe ihm also Rosen mitgebracht, weil er hatte Geburtstag. Ja. Ich glaube, das war der 5. Januar. Und er hat sich also wahnsinnig darüber gefreut. Hast du mit ihm reden können? Ja, mehrmals. Und er war also sehr, sehr nett. Und ich weiß nicht, also als ich in dem Hotel, ich sag mal, fast zwei Stunden auf ihn gewartet habe und er die Treppe runterkam, ich sag mal, ich bin auf ihn zugegangen, er hat mir einmal tief in die Augen geguckt und da war vorbei. Bei dir? Ja, da war Ende. Mhm. Und da waren wir vor 14 Tagen, glaube ich, waren wir in Hamburg gewesen, auch wegen ihm. Also ihr reist ihm richtig nach? Ja, im Prinzip schon, aber das war ein absolutes Chaotenwochenende. Und jetzt nächste Woche Freitag wollen wir wieder nach Stuttgart fahren. Das geht aber ins Geld, ne? Ja, das auch, ja, unter anderem. Das alles wegen DJ Bobo. Richtig. Und ich habe also zum Glück doch einige Freunde, die mir da irgendwo doch ganz schön beistehen, muss ich sagen, die also auch mitfahren. Ja. Und jetzt nicht nur alleine wegen DJ Bobo, sondern einfach auch mal, um Wochenende mal rauszukommen. Aber die das alles halt mitmachen. Marina, ja. Jetzt mal wirklich ganz im Ernst. Mhm. Ist das eine sehr, sehr ernstzunehmende Sache bei dir oder eher so ein Spaß? Ja, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Ich meine, man lacht im ersten Moment, aber es gibt ja nun unzählige Menschen, die sich in Musiker, in Schauspieler, in Fernsehleute sehr ernsthaft verlieben und dadurch auch in große innere Probleme kommen, weil es halt mal fast nie funktioniert. Ne? Wie ernst ist es denn bei dir? Ich bin mir da gar nicht so hundertprozentig sicher. Ich weiß es nicht. Irgendwo habe ich mir also geschworen, dass ich, ich sag mal, nach Stuttgart eigentlich damit Schluss machen will. Mhm. Weil es geht doch ganz schön An die Substanz. Ja, irgendwie ein absolutes Gefühlschaos, wenn du verstehst, was ich meine. Verstehe ich sehr gut. Ja. Und das zehrt unheimlich an mir, also an meinen Nerven. Und ich habe irgendwie auch im Moment einfach keinen Nerv dazu, irgendjemand anders kennenzulernen oder irgendwie. Nee, das klappt einfach alles nicht. Hinten und vorne nicht mehr. Weißt du, Marina, ich bekomme ab und zu solche Briefe, die auch sehr ernst sind und wo ich fast schon eine Gänsehaut kriege, dass die Leute mir schreiben, wie sehr sie sich verliebt haben. Mhm. Und dass sie nichts anderes mehr im Kopf haben. Ja. Und ich schreibe den Leuten immer zurück, dass sie sich ganz schnell wieder entlieben sollen. Mhm. Weil das einfach eine vollkommen eine Kopfgeburt ist. Mhm. Das ist einfach eine künstliche Welt. Die Leute kennen mich relativ gut, aber eben auch nicht privat. Mhm. Ich kenne sie nicht. Und ich habe auch kein Interesse daran, halt solche Kontakte aufzubauen. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass 99,9% aller Künstler, Stars oder Leute im Fernsehen genauso denken. Und das Schlimme ist, wenn man sich als Fan so sehr da reinsteigert, macht man sich das ganze andere Leben kaputt, wie du auch gerade schon gesagt hast. Du bist gar nicht mehr offen für einen anderen Mann. Das ist es ja. Und das musst du runterschrauben. Du kommst da in eine Spirale, wo du immer unglücklicher wirst. Hundertprozentig wirst du nie DJ Bobo kriegen. Bin ich also fast sicher. Ich sag's jetzt mal so. Ja gut, das mag alles möglich sein, aber wie komme ich da wieder raus? Indem du beispielsweise jetzt nicht nach Stuttgart fährst. Nee, das mache ich nicht. Ich fahre auf jeden Fall, weil sonst würde ich 1600 Mark aus dem Fenster schmeißen. Ach, du hast da schon was gebucht. Wir haben reserviert. Na gut, dann musst du das nochmal machen. Weißt du, dahinter steckt ja auch immer so, dass man so ein Idealbild von diesem Menschen hat. Du kennst den ja gar nicht privat. Das ist richtig. Ne? Du bist verknallt in ein Bild, ein Idealbild, was du dir zurechtgelegt hast. Und du kennst nichts von dem privaten DJ, nichts, gar nichts. Das ist richtig. Ich würde das dann, gut, wenn du das jetzt investiert hast, das Geld, nochmal machen, aber mir nur dann das Konzert angucken und nicht wieder irgendwie da Backstage versuchen. Ja, ich sag mal so, Konzertkarten haben wir gar nicht. Wir sind nur mit ihm in einem Hotel. Ach das? Das ist das Problem, ja. Also das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Aber ich werde es riskieren, ne? Wie gesagt, du hast das jetzt schon ausgegeben, das Geld, ne? Nee, das ist noch nicht ausgegeben, aber ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt einen Rückzieher machen, zahlen müssen wir sowieso. Ja, okay, dann mach es. Aber dann sieh auch zu, dass das die letzte Aktion war. Ja, ich zieh denke die mal, Notbremse. Das wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Klar, weil du bist blockiert für andere Männer, das ist so. Ja. Das ist ein Hirn. Es ist ganz primitiv gesagt, es ist ein Hirngespinst. Ja, gut, das mag alles sein. Ich meine, du sagst ja auch, ich bin blockiert, das stimmt vielleicht auch. Aber ich habe auch irgendwo vorher nicht sonderliches Interesse an irgendeinem Mann gehabt. Ne? Mhm. Also nachdem ich, ich sag mal, eine relativ kurze Chaosbeziehung hinter mir hatte, habe ich da eigentlich kein großartiges Interesse. Weißt du, es ist aber auch so schön einfach und irgendwo auch so kitschig, sich in so eine Person dann zu verlieben, ja, weil das völlig ne? unreal ist. Ja. Ne? Also meine Meinung ganz klar, Hände weg und zieh die Notbremse, solange es noch geht. Ich werde es versuchen. Viel Glück. Aber einfach ist es nicht. Nee, das ist mir schon klar. Aber du musst es irgendwie zumindest ein bisschen im Kopf haben, dass du da was unternehmen musst. Das habe ich im Kopf, das kannst du mir glauben. Meine Liebe. Bye, bye. Okay, bye. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich den Michael und der ist 17 Jahre alt. Ja, grüß dich, Domian. Michael. Genau, mein Problem ist leider ganz real, das muss ich dazu sagen. Also sie ist 18, wir waren ein Jahr zusammen. Und sie ist kein Star? Sie ist kein Star, aber für mich ist sie der Star. Die Superstar. Nee, ich wollte das sagen, und zwar davor, ich bin 17 Jahre alt, bin schon ziemlich jung, aber davor hatte ich eigentlich nur so kurze Beziehungen, das konnte man nicht Beziehungen nennen. Ich war so ein richtig kleiner, ich sag's mal ganz... Ein Aufreißer. Genau, das würde ich sagen. Ja. Und dann kam sie und wir haben uns eigentlich, in der ersten Zeit war sie mir auch egal, eine von vielen. Und das wurde immer länger und länger. Und meine Eltern waren da richtig gegen, weil wir oft unsere Streitigkeiten hatten. Ich meine, wir haben uns auch direkt wieder versöhnt. Ja. Aber meine Eltern, die sahen das alles ein bisschen anders. Die meinten, ja, das sei nicht so toll. Und weil ich lief natürlich durch die Wohnung mit so einem Gesicht, ist ja klar, das kann eine Mutter gerne. Ja. Und dann... Ich meine, wir haben uns immer wieder versöhnt und die Eltern waren da voll gegen. Und jetzt sind wir richtig auseinandergekommen. Das kam von ihr aus, weil ich bin doch ein bisschen zu machohaft gewesen in der Disco immer ohne sie und alles. So ziemlich offen war ich, muss ich ehrlich sagen. Was hat sie denn gesagt, warum sie nicht mehr will? Sie sagt, sie kann es mit mir nicht aushalten. Aber das Problem ist, ich weiß ganz genau, dass ich sie liebe. Ich gehe zu der hin und wenn ich zu der hingehe, weißt du, dann will sie nicht mehr, dass ich weggehe. Und das kommt jedes Mal zum einen und selben. Ich war für sie der Erste, sie war für mich sozusagen die Erste, Richtige, mit der es richtig geklappt hat. Und ich glaube, deswegen hängen wir furchtbar aneinander. Und also ihr seid de facto getrennt? Genau. Aber es passieren immer wieder diese Rituale. Ja, dass sobald du ich da hingehe, die kommt so manchmal um 1:30 und wirft mit Steinchen in meinem Fenster und dann passiert immer wieder dasselbe. Hört sich jetzt ein bisschen kindisch an, aber, nee, aber das ist manchmal doch sauhart. Ne? Ich weiß genau. Also du würdest gerne wieder richtig mit der Frau zusammen sein? Also sagen wir mal so, ich war vor 3 Tagen bei ihr und naja, ich lasse mir was einfallen und so habe ich aus dem Fenster auch was so geklebt, was sie, wo ich genau weiß, dass sie das gut findet. Ja. Und ich habe, sagen wir mal, so eine große Angst jetzt, dass sie jemand anderes finden könnte. Und deswegen versuche ich auch möglichst schnell zu reagieren. Nur ich darf ja natürlich auch nicht so sehr zeigen, wie sehr ich sie eigentlich liebe, weil sie hält mich doch für ein bisschen cooler. Ja. Also ich meine, nicht um mein Image zu ruinieren, sondern nein, damit sie nicht eben das zu sehr ausnutzt. Verstehst du? Nein, du musst schon ein gewisses Risiko eingehen, junger Freund. Du musst auch, wenn du so ein Macho-Image da hast, dann könnte ich mir vorstellen, dass du bisher gar nicht so sehr viel von deinem Herz gezeigt hast. Dass die wahrscheinlich gar nicht ahnt, wie sehr du eigentlich an ihr interessiert bist. Ja. Deswegen mach dich mal ein bisschen auf. Auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht dann den Bach runtergeht. Aber das ist dann auch das ist nötig dann jetzt. Habe ich, Domian. Aber das Problem ist, wir streiten uns immer wieder. Also einmal gingen wir von einer Fete um 3 Uhr nach Hause und ich wollte auf jeden Fall Taxi nehmen, weil es sehr gefährlich ist, um diese Uhrzeit, was weiß ich, 5 Kilometer zu laufen. Ja. Und sie wollte das machen um 3 Uhr nachts an einem Samstag. Habe ich gesagt, pass mal auf, so geht das doch nicht. Und das war zum Beispiel auch ein großer Auslöser. Michael, pass auf, ich habe nur einen Menschen am Telefon. Hm? Meine Meinung ist, bemühe dich um die Frau, kämpf um die Frau, und reduziere die Eigenschaften, die sie bisher an dir kritisiert hat. Und leg ihr dein Herz auf den Tisch. Das beeindruckt schon. Also, ich bin morgen mit der verabredet. Sie wollte mich nochmal sehen. Dann aber ran. Viel Glück. Also, meinst alles geben? Alles riskieren und alles geben. Aber wenn alle meinen, dass wir nicht zusammenpassen... Das ist egal, was die anderen Leute meinen. Du willst die Frau, du liebst sie und sie scheint dich auch zu lieben. Mein Lieber, mach's gut, ich wünsche dir was. Jo, danke, Domian. Michael, ciao. Ciao. Jetzt ist die Bianca noch dran, 21. Ja, hallo. Bianca, dein Thema. Mein Thema ist dein erster Anruf. Und zwar das Mädel, das angerufen hat, weil sie Pornodarstellerin machen möchte. Ja, die Britta. Genau, die Britta. Ja. Und ich hoffe, dass sie jetzt noch zuhört. Ja. Weil das, was sie erzählt hat, finde ich, ist das eine klare Ausbeute, die sie damit sich machen lässt. Wenn sie pro Darstellung eine Summe von 200 Mark kriegt, ist das schlichtweg lächerlich. Pro Tag, ne, hat sie gesagt. Ja, pro Tag, das muss man sich vorstellen. Ich bin jetzt selber seit 2 Jahren Prostituierte, mehr so als Nebenjob, neben meiner Ausbildung und so. Und ich mache eigentlich im Prinzip gar nichts. Ich verlange 100 Mark für 20 Minuten. Also du bist Prostituierte, aber sie wollte ja als Pornodarstellerin für einen Film arbeiten. Ja, aber wo ist denn da der Unterschied? Weil ich habe Verkehr mit vielen verschiedenen Männern und sie im Endeffekt auch. Ist klar, aber ich weiß nicht, ich habe da keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Preise sind, ob die Prostituierten andere Preise haben als im Pornogeschäft, die Leute. Ich denke mal, gute Pornodarstellerinnen verdienen mit Sicherheit mehr. Denke ich, glaube ich auch. Würde ich mir so aus dem Lameng heraus auch ganz sagen. Ganz klar. Ja? Ich denke, gerade als Amateurin für 200 Mark einen ganzen Drehtag und die Leute, die diese Filme verkaufen, machen dann irren Gewinn im Prinzip dran. Mhm. Und ich finde, die Gefahr ist einfach bei der Pornografie auch viel größer, weil irgendwann, wenn sie wirklich reingerät, ist es einfach so, dass viele Sachen einfach ohne Schutz laufen. Ja, das glaube ich eben auch. Und ich halte das auch für eine ganz große Gefahr und denke, dass sie da auch ein bisschen verarscht worden ist bisher von dem Typ, mit dem sie ja geredet hat. Nichtsdestotrotz, wenn sie das machen will, was würdest du denn sagen, was ein angemessener Preis wäre, den man angemessene Gage, die man verlangen kann? Für einen Tag. Also ich würde sagen, Tag 5.000 müssen da schon rüberkommen. 5.000 Mark. Ja, wenn ich den ganzen Tag auf der Matte, wenn ich das mal so sagen darf, liege und es ist nun mal wirklich Arbeit und vor allen Dingen, wenn da 10 Leute oder mehr rumstehen und das Ganze gedreht wird, immer wieder Pausen, immer wieder Make-up, immer wieder geil sein müssen irgendwo oder zumindest so tun, ist das verdammt hart. Bianca, ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Wir müssen Schluss machen. Okay. Mach's gut, ciao. Tschüss. So Freunde, jetzt nochmal wie versprochen die Adresse für die rosa CD. Die könnt ihr bestellen bei Checkpoint Pippinstraße 7 in 50667 Köln. Dann möchte ich mich herzlich bei meinem Team bedanken diese Woche, die im Hintergrund gearbeitet haben, sehr gut gearbeitet haben. Vielen Dank an Gerald Baas, an Roland Lohr, an Angelina Konrad, an Marco Rösseler, an Bora Bingül, an Silke Peters, Elke Dunalski und Franz-Jürgen Schmidt. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder. Da ist das Talkradio wie heute wieder offen. Und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, da haben wir eine Themennacht wieder. Und da heißt das Thema Knasterfahrungen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Alles Gute, bis nächste Woche. Bye, bye.